Deutschlandfunk, eine Welt. Für Tunesien waren die beiden Terroranschläge vom März und Juni 2015 auch in wirtschaftlicher Hinsicht katastrophal, denn der Tourismus ist eine der wichtigsten Einnahmequellen des Landes. Nach dem Mord an 60 Bade- und Museumsgästen blieben die Urlauber Tunesien fern aus Angst vor weiteren Anschlägen. Marokko gilt dagegen als sicheres Reiseland. Das liegt auch an der Arbeit von Abdelkham Khriam, der Marokkos wichtigste Terrorismus-Ermittlungsbehörde leitet. Die Aufgabe der Behörde liegt vor allem in der Vereitelung geplanter Terroranschläge. Das gelang auch oft, bis vor gut 4 Wochen die Ermittler hinnehmen mussten, dass 2 skandinavische Touristinnen von islamistischen Extremisten im Atlasgebirge ermordet wurden. Es war der erste tödliche Terrorakt in Marokko seit 2011. Und nun muss sich Marokkos führender Terroristenjäger viele Fragen gefallen lassen. Jens Borchers berichtet. Abdelkham Khriam ist ein Mann der Kontrolle. Als wir fragen, ob wir unser Gespräch aufzeichnen können, sagt er, sehr gerne. Dann ist wenigstens klar, was ich wirklich gesagt habe. Und er knurrt einen kurzen, ätzenden Satz über die Medien hinterher. Die Medien lassen mich Dinge sagen, die ich nie gesagt habe. Was Khriam aber nicht daran hindert, viel öfter und viel intensiver mit den Medien zu arbeiten, als irgendjemand sonst in Marokkos sehr umfangreichem Sicherheitsapparat. Auch dann, wenn es mal nicht nur Erfolge zu verkünden gibt, so wie jetzt gerade. Der Mord an 2 skandinavischen Touristinnen hat ganz klar gezeigt, auch Khriams Büro für juristische Ermittlungen hat bei der Terrorismusbekämpfung nicht alles im Griff. Unumwunden räumt Khriam ein, dass einer der geständigen Täter wegen terroristischer Aktivitäten zuvor schon polizeibekannt war und dass die Terroristenzelle am Tag des Mordes in eine Polizeikontrolle lief, aber nicht aufgehalten wurde. Sie wurden auf ihrem Weg von Gendarmen kontrolliert und sie hatten entschieden, diese Beamten anzugreifen, wenn die ernsthaft versuchen sollten, ihre Habseligkeiten zu kontrollieren. Was aber nicht passierte. Stattdessen konnten die 4 Anhänger des sogenannten Islamischen Staates, des IS, unbehelligt weiterziehen, ihre Opfer identifizieren und ermorden. Abdelkham Khriam legt allerdings besonderen Wert auf Folgendes. In diesem Fall gab es keinerlei Kontakt nach außen oder zu terroristischen Gruppen. Der IS reklamierte das Attentat auch nicht für sich. Insofern ordnet Abdelkham Khriam den Anschlag als Tat einer allein operierenden Extremistenzelle ein, die allerdings dem IS Treue geschworen hatte. Khriam ist stolz auf die Fähigkeit seiner Behörde, Terroranschläge zu verhindern. Aber diesmal ging etwas schief. Die Täter gestanden im Verhör, dass sie die Terrorzelle bereits 2017 gegründet hatten. Abdellah Rami ist einer der besten Kenner der Salafisten- und Dschihadisten-Szene in Marokko. Rami spricht ganz offen von einem Fehlschlag für Marokkos Sicherheitskräfte. Mindestens ein Täter sei ihnen zuvor schon als IS-Anhänger bekannt gewesen, andere als Salafisten. Abdelkham Khriam sagt, er sei sicher, dass Marokkos Ermittler sie alle überwacht hätten. Gerade deshalb müsse gefragt werden, wie kommt es, dass sie diese Terrorzelle nicht vor dem Anschlag gefasst haben, trotz ihrer bisher zu 100% erfolgreichen Präventionsstrategie? Nach der Tat gab es dann sehr schnell sehr viele Festnahmen. Die sollten wohl vor allem dazu dienen, genau diese Frage nicht zu laut werden zu lassen. Seit der Gründung des Büros für juristische Ermittlungen vor 4 Jahren haben die Ermittler nach eigenen Angaben 61 Terrorzellen in Marokko aufgelöst. Immer bevor sie einen Anschlag verüben konnten. Die Ermittler haben viele Informanten in der Szene, eine extrem gut gefütterte Datenbank und sie nutzen die elektronische Überwachung. Dennoch, diesmal konnte das Attentat nicht verhindert werden. Aber Abdelkham Khriam sagt, ich sehe keinen Fehlschlag. Meine Leute haben so gearbeitet, wie sie es tun sollen, verteidigt Khriam seine Mitarbeiter. Wir haben das Anschlagsrisiko in Marokko in den vergangenen Jahren gemindert. Das bestreitet auch Abdelkham Khriam, der Extremismusexperte, nicht. Er sagt, man müsse sich nur anschauen, in wie vielen Ländern IS-Terroristen Anschläge verüben konnten. Die Ausnahme war bisher Marokko. Eben weil die marokkanischen Sicherheitsdienste sehr gut gearbeitet hätten. Deshalb gab es in Marokko in den zurückliegenden Jahren keine vom IS gesteuerten Anschläge. Abdelkham Khriam meint aber auch, es gibt in Marokko viele Salafisten, die den Dschihad, den sogenannten Heiligen Krieg, unterstützen. Diese Extremisten sind teils Anhänger des Islamischen Staates, teils der Organisation Al-Qaida. Die Schwierigkeit für die Sicherheitsdienste sei einzuschätzen, ob und wann solche Extremisten tatsächlich terroristisch aktiv werden, also Anschläge verüben. Einzelaktionen oder die sogenannten einsamen Wölfe, die sind sehr gefährlich. Und das wissen der IS und Al-Qaida. Deshalb rufen sie zu solchen Einzelaktionen immer dann auf, wenn sie selbst als Organisation eine schwierige Phase erleben. Dann rufen sie zum individuellen Dschihad auf. Der Anschlag auf die beiden Touristinnen war so eine Aktion. Und Marokko macht sich Sorgen, weil der Tourismus ein wichtiger Wirtschaftszweig ist. 11 Millionen Besucher kamen 2018 ins Königreich. Wenn es weitere Anschläge gäbe, dann könnte sich das ganz schnell ändern. Auch deshalb steht das marokkanische Büro für juristische Ermittlungen unter Druck. Jetzt meldet es wieder Fahndungserfolge. Im laufenden Monat habe man schon wieder 2 Terroristenzellen ausgehoben. Abdelhak Riam, der Chef, gibt sich nach außen hin gelassen. Er weiß, dass der Terrorismus in Marokko angesichts des existierenden Extremistennetzwerks nicht so schnell zu besiegen sein wird. Aber er sagt auch, Ich mag meine Arbeit.